Die Straußenbabys. Oh, immer noch nichts? Auf ihrer Ranch in der Wüste ließen Herr und Frau Segelohr ihre Strauße nicht aus den Augen. Nein, Olivia brütet geduldig ihre Eier aus, aber die Küken lassen sich viel Zeit beim Schlüpfen. Das macht nichts. Vielleicht haben Ryder und die Fellfreunde dann Gelegenheit, ihnen beim Schlüpfen zuzusehen. Aber der Paw Patroller kam bereits angerast. Nun, da sind sie ja schon. Die Rampe öffnete sich. Hallo, Herr und Frau Segelohr. Hallo, alle zusammen. Willkommen, Fellfreunde. Können wir die Straußenbabys sehen? Oh, sie sind noch nicht geschlüpft, aber bald ist es soweit. Das hoffe ich doch. Ich finde nämlich Straußenbabys total süß. Das ging allen Fellfreunden so. Und noch einem mehr. Robo-Hund findet das auch. Da wir noch Zeit haben, fangen wir schon mal mit dem Geschenk für die Straußenbabys an. Oh, ein Geschenk für die Babys? Ja, wir werden ihnen ein wunderschönes großes Gehege bauen, damit sie viel Platz zum Spielen haben. Das finde ich straußenmäßig toll. Das ist sogar strauß-tastisch. Wir helfen immer gern. Kommt, Fellfreunde. Die Helfer auf vier Pfoten rannten zurück zum Paw Patroller, um alles zu holen, was sie brauchten. Wow! Nur Marshall blieb neben dem Gehege der Strauße stehen. Sind das wirklich Eier? Die sind ja so groß wie Kokosnüsse. Je größer der Vogel, desto größer das Ei. Aber komm dem Nest nicht zu nah, Marshall. Wenn die Küken plötzlich schlüpfen, könnten sie nämlich auf dich geprägt werden. Geprägt? Was heißt das? Das heißt, denjenigen, den sie zuerst sehen, halten sie für ihre Mama oder ihren Papa. Ich kann's kaum erwarten, die Babys zu sehen. Und ich bin nicht der Einzige. Das ging anscheinend auch dem großen Vogel so, der sich auf der Umzäunung des Geheges niederließ. Sogar der Adler will zusehen, wie die Küken schlüpfen. Ja, aber Mama und Papa Strauß wollen nicht, dass er den Eiern zu nahe kommt. Ganz ruhig, Oscar, Olivia. Es ist alles gut. Das sahen die beiden anders. Aufgeregt rannten sie auf den Adler zu, um ihn zu verscheuchen. Wow. Der suchte zwar schnell das Weite, Olivia, aber die Strauße liefen ihm trotzdem weiter nach. Komm zurück, du musst deine Eier zu Ende ausbrüten. Doch die schien die Strauße vergessen zu haben. Ein Stück entfernt hatten die Fellfreunde mit dem Bau des Spielgeheges begonnen. Noch etwas höher, höher, gut. Sie bekamen nicht mit, was sich hinter ihrem Rücken abspielte. Was sollen wir jetzt nur tun? Frau Segelohr war völlig ratlos. Blitz und ich werden sie verfolgen. Ja! Schnell ritt Herr Segelohr Oscar und Olivia auf seinem Robo-Pferd hinterher. Macht euch keine Sorgen. Marshall dagegen konnte die Augen nicht von den zwei Eiern abwenden. Eure Eltern kommen bald wieder. Hoffentlich. Denn in der Schale erschien ein Riss. Und die Schale knackte. Aber das hörte Herr Segelohr nicht mehr. Schneller! Ich weiß, dass du schneller laufen kannst, weil ich dich gebaut habe. Das Robo-Pferd änderte die Richtung. Gibt's was Schlimmeres als ein Pferd, bei dem der Rückwärtsgang klemmt? Bleib stehen! Das Pferd stoppte. Herr Segelohr sprang ab und rannte los. Regt euch nicht auf wegen diesem Adler! Ihr müsst zurück zu euren Eiern! Aber die Strauße wollten den großen Vogel unbedingt vertreiben, der nun über eine tiefe Schlucht flog. Papa Strauß konnte gerade noch am Rand stehen bleiben, aber Mama Strauß fiel in die Tiefe und landete auf einem Vorsprung. Doch ihr eines Bein steckte unter einem Felsbrocken fest und sie kam weder vor noch zurück. Schon wollte Papa Strauß hinterher, aber Herr Segelohr hielt ihn zurück. Es ist niemandem geholfen, wenn wir in diese Schlucht fallen. Da rufe ich wohl am besten die Paw Patrol. Die war schon ziemlich weit gekommen. Danke, gleich sind wir mit dem Gehege fertig. Als Ryders Pawpad sich meldete. Hallo, Herr Segelohr, wir sind fast fertig mit dem Gehege. Sind die Küken schon geschlüpft? Nein, noch nicht. Dafür haben wir ein mächtiges Problem. Olivia ist in Not. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Aber wir holen sie da raus. Kein Strauß zu tief gefallen, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten hinüber zu ihrer rollenden Einsatzzentrale. Nur der kleine Feuerwehrhund machte einen kleinen Umweg. Wo ist Marshall? Aber das Pferd blieb plötzlich stehen. Und Marshall segelte durch die Luft. Ich wollte nur eine Runde ausreiten. Alle schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann nach vorn in die Zentrale. Käfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Olivia, die Straußenmama, ist in Schwierigkeiten. Oh, nicht die arme Vogelmama. Es wird alles gut werden. Wir lassen sie ja nicht im Stich. Für diesen Einsatz brauchen wir... Rubble, du musst mit deinem Schaufelbagger den Felsbrocken wegschieben und Olivia befreien. Rubble ist der Retter. Sky, du musst Olivia mit deinem Rettungsgurt aus der Schlucht heben. Ja, ich bin der Flughund. Und außerdem brauchen wir Rocky. Während wir Olivia helfen, muss jemand die Eier warm halten. Ich soll mich auf sie draufsetzen? Nein, ich möchte, dass du einen Brutapparat für sie baust. Was ist ein Brutapparat? Eine Lampe, die du auf das Nest richtest, um die Eier warm zu halten. Gute Idee. Rocky rockt. Chase, Marshall und Zuma, ihr helft mit, das Gehege fertig zu bauen. Wird erledigt. Machen wir. Geht klar. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alle wussten genau, was sie zu tun hatten. Während die einen ihre Fahrzeuge startklar machten, kümmerten sich die anderen um das Gehege und den Brutapparat. Und wenig später waren Ryder, Rubble und Sky auch schon unterwegs zur Schlucht. Halte durch, Olivia! Hilfe ist unterwegs! Und bereits am Ziel. Ryder, ich wusste, dass ihr schnell kommt. Es wird alles wieder gut, Oscar. Wir helfen Olivia. Aber Herr Segelohr, die Eier müssen warm bleiben. Können Sie Rocky helfen, einen Brutapparat zu bauen? Ich bin schon unterwegs. Okay, blitzalter Junge, würdest du diesmal bitte vorwärts laufen? Ja, dieses Mal klappte es. Also gut, Rubble. Heb den Felsbrocken hoch. Wird erledigt. Huff, Kran. Während Rubble den Kran in Bewegung setzte, durchsuchte Rocky seinen Recycling-LKW. Vielleicht. Oh, halt an, Blitz! Hallo, Herr Segelohr. Ich habe noch nie ein Brutapparat gebaut. Wie wäre das? Eine Lampe? Sieht doch ganz gut aus, Rocky. Jetzt holen wir noch eine Glühbirne und dann legen wir mit dem Brüten los. Ich kann's gar nicht erwarten. Komm schon! Ich hoffe, mein Mann hat Oscar und Olivia gefunden. Frau Segelohr und der Robohund waren bei den Eiern geblieben. Ich komm gleich wieder, Robohund. Wieder knackte die Schale. Die Risse wurden größer. Und dann erschienen zwei kleine Köpfchen. Rubble ließ nun den Kran zu der Straußenmama hinab. Alles gut, Olivia. Wir werden dich jetzt da rausholen. Sehr gut, Rubble. Noch ein Stück. Geschafft. Zieh ihn hoch. Vorsichtig. Schon war Olivia wieder frei. Sehr gut gemacht, Rubble. Hör zu, Sky. Lass jetzt den Gurt runter. Strauße fliegen eigentlich nicht, aber heute schon. Los geht's, Olivia. Sky ließ den Rettungsgurt in die Schlucht hinunter, erwischte Olivia und zog sie langsam herauf. Was der aber nicht wirklich gefiel. Ich glaube, Olivia fliegt nicht so gern. Ich muss sie absetzen. Erleichtert steckten die beiden Strauße die Köpfe zusammen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um sie zu ihren Eiern zu bringen. Ryder und die Fellfreunde hatten ja keine Ahnung, dass die Küken schon geschlüpft waren. Und dann richten wir die Lampe auf die Eier, um sie warm zu halten? Genauso wenig wie Rocky und Herr und Frau Segelohr. Es ist ganz einfach, du wirst sehen. So bleiben sie kuschelig warm, bis sie... Die Küken sind schon geschlüpft. Und neben ihm stand der Robohund. Ist es normal, dass Straußenbabys so klingen? Oh, oh, anscheinend halten die Babys Robohund für ihren Vater. Jedenfalls folgten sie ihm auf Schritt und Tritt. Die Paw Patrol war mittlerweile mit Oscar und Olivia auf dem Rückweg. Arme Olivia. Aber die Straußenmama humpelte. Dein Fuß tut weh, ha? Tja, sie kann auf keinen Fall nach Hause laufen. Wir müssen sie fahren. Robohund, bitte komm. Du musst den Paw Patroller herbringen, damit wir Olivia zurück nach Hause fahren können. Seltsam, das hörte sich wie drei Robohunde an. Verwundert steckte Ryder sein Pawpad in die Tasche. Er ahnte nicht, dass der Robohund nicht alleine auf dem Weg zum Paw Patroller war. Was sollen wir jetzt nur tun? Robohund ist doch nicht ihr richtiger Vater. Robohund ist ein echt toller Roboter. Vielleicht wäre er auch ein toller Papa. Nun, das mag sein, aber den armen Eltern würde es das Herz brechen. Es sind doch ihre Kinder. Wo wir von ihnen sprechen, wo sind sie hin? Im Paw Patroller, der sich nun in Bewegung setzte und wenig später sein Ziel erreichte. Hier ist der Paw Patroller, Olivia. Robohund kann dich zurückfahren. Die Rampe öffnete sich und der Robohund erschien. Danke, dass du dich so beeilt hast. Jetzt bringen wir Olivia rein und... Wo kam denn der große Adler auf einmal her? Sofort begann Oscar damit, ihn zu verscheuchen. Oh nein, nicht schon wieder! Kusch, kusch! Rubble wedelte mit seinen Pfoten. Irgendwie war er beim Wedeln auf Oscars Rücken gelandet, der den Adler vor sich hertrieb. Robohund, setz deine Düsen ein, du musst sie zurückholen. Der Robohund sauste los, ohne die Küken, die im Inneren des Paw Patrollers hockten und aufgeregt mit ihren kleinen Schnäbeln pickten. Robohund kommt gleich mit Oscar zurück. Ryder versuchte unterdessen, Olivia zu beruhigen. Aber jetzt rein mit dir. Wieso schloss ich denn die Rampe? Aber das war noch nicht alles. Wow, wo fährt der Paw Patroller hin? Und wer fährt ihn? Ryder schaltete sein Pawpad ein und traute seinen Augen nicht. Deine kleinen Babys sind schon geschlüpft. Nichts wie hinterher. Wir sind gleich wieder da, Olivia. Mit einem Satz sprang Ryder auf sein Quad und raste los, gefolgt von Sky in ihrem Hubschrauber. Stopp! Rubble klammerte sich in der Zwischenzeit an Oscars Hals fest. Ich bin kein Cowboy-Hund! Die Schlucht kam immer näher. Halt! Der Strauß stoppte, Rubble konnte sich nicht mehr halten, sauste durch die Luft und wurde von dem Robohund aufgefangen. Danke, Robohund. Mit dir zu fliegen ist viel sanfter, als auf einem Strauß zu reiten. Doch der Robohund wurde noch an anderer Stelle gebraucht. Sky, Robohund, ihr müsst gemeinsam losfliegen, um den Paw Patroller zu stoppen. Schon unterwegs. Schnell setzte der Robohund Rubble ab und nahm dann Kurs auf den Paw Patroller, den auch Sky und Ryder gerade erreichten. Okay, Sky, öffne die Luke. Sky landete auf dem Dach und schon bald stand die Luke offen. Sehr gut, du bist dran, Robohund. Der Robohund ging in den Sturzflug und sauste durch die Luke ins Innere der rollenden Einsatzzentrale, wo die beiden Küken ihn fröhlich begrüßten. Kurze Zeit später trafen sich alle auf der Ranch. Vielen Dank, dass ihr unsere Straußenfamilie gerettet habt, Ryder. Kein Problem. Sind ihre Vögel mal weggerannt, ein Anruf reicht. Jetzt müssen die Kleinen nur noch erkennen, wer ihre richtigen Eltern sind. Das ging viel schneller, als alle gedacht hatten. Und glücklich steckten die vier Strauße die Köpfe zusammen. Sehen Sie, die Küken haben ihre echten Eltern gefunden. Oh, aber euer Robohund darf sie jederzeit besuchen, weil er so ein toller Hund ist.